Kapitel 3: Die radikalisierte AfD und ihre Beziehungen zu China, Syrien und dem Iran. Die AfD orientiert sich nicht nur nach Russland. Auch das Reich der Mitte ist für hochrangige AfDler offenbar ein begehrter Partner. Die Parteichefin Alice Weidel promovierte über das chinesische Rentenmodell. Sie spricht nach eigenen Angaben Mandarin und bereiste im August 2023 mit einer AfD-Delegation Shanghai und Peking und soll den chinesischen Vize-Außenminister getroffen haben. Weidel habe während der Reise gesagt, dass die Gesprächspartner in China sehr gut über unsere Arbeit in Berlin informiert seien, den Kontakt wolle man intensivieren und die nächsten Schritte sind bereits in Planung, heißt es dann in der Spiegelrecherche Chinas Stasi, ein belgischer Handlanger und Spuren zur AfD vom 15. Dezember 2023. Weidel macht aus ihrer Bewunderung für China keinen Hehl. Auf X, vormals Twitter, griff sie am 17. April 2023 die Bundesregierung an und nahm China in Schutz. Zitat: Während Abrissbirne Habeck das Inland abwirtschaftet, schlägt Baerbock uns im Ausland einen weiteren Sargnagel ein. In ihrer Selbstüberhöhung düpiert sich China, unseren wichtigsten Handelspartner. Zitat Ende. Und schon früher betrachtete Weidel das autoritäre China mit Wohlwollen. Am 25. Juli 2017 beschrieb die Wirtschaftswoche die Sichtweisen der AfD-Frontfrau auf das Reich der Mitte. Heute, als AfD-Politikerin, lobt sie den Fleiß und Unternehmergeist der Chinesen sowie die Tatsache, dass das Riesenland viel Wert auf Grenzsicherung lege. Maximilian Kra, ein China-Lobbyist und ein Spion in dessen Vorzimmer. Die Begeisterung für China ist aber nicht nur ein nostalgischer Reflex aus Alice Weidels früherem Leben und ist auch nicht allein durch wirtschaftlichen Opportunismus zu erklären. Die Begeisterung für das Reich der Mitte ist Teil der Ideologie der multipolaren Weltordnung, der immer mehr AfD-Funktionäre folgen. Das erklärt auch, warum die, die mit Moskau tanzen, dies auch mit Peking tun. Wie im Kapitel zu Russland erwähnt, beschreibt Rainer Rotfuß, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Bayern, den Grund dafür: In der multipolaren Weltordnung soll sich Deutschland zusammen mit Russland und China zu einem Eurasien verbinden, um den Einfluss der USA zu mindern. Einmal mehr hört man Kreml-Ideologen Alexander Dugin den Ton vorgeben. Und auch bei diesem geopolitischen Husarenritt mischt Maximilian Kra vorne mit. Seit dem Einzug ins Europaparlament 2019 macht der AfD-Mann aus Sachsen Lobbypolitik für China. Er wurde sehr schnell Mitglied der EU-China Friendship Group, die allerdings nach der Recherche des US-Magazins Politico mit dem Titel Beijing's Influence in European Parliament Draws Fresh Scrutiny vom 26. November 2020 wegen verdächtiger China-Nähe ihre Tätigkeit einstellte.